Die Mitglieder des südkoreanischen Korea-Vereins für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie unternahmen am 20. Juni in Seoul einen Einmarsch in die US-amerikanische Botschaft mit der Forderung nach dem Abzug der US-Truppen aus Südkorea und dem Rücktritt des Bakun-Regimes. Die faschistischen Polizisten gingen gegen sie mit Gewalt vor und führten sie zwangsweise ab. Nach einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Rodonga Sege trat der Verband der Lehrergewerkschaften Südkoreas am 20. Juni vor dem Parlamentsgebäude in einen Nachtsitzstreik und verlangte dabei vom Regime die Gewährleistung des Grundarbeitsrechts und der richtigen Bildungsbedingungen.